Amerika-Woche ist die deutsche Zeitung für Amerika. Lesen Sie neueste Nachrichten aus Politik, Kultur, Wirtschaft, Sport und Vermischtes. Deutsche Nachrichten aus den USA, Kreuzworträtsel und Horoskop. Das und noch viel mehr finden Sie jeden Monat in Amerika-Woche. Zweimal monatliche Sonderausgaben zur Herbst- und Winterfeiertagssaison. Bestellen Sie jetzt Amerika-Woche zum Kennenlernen. 3 Monate zum Preis von 29,95 oder 6 Monate für 48,95 oder bestellen Sie gleich Amerika-Woche fürs ganze Jahr, monatlich mit 3 Extra-Ausgaben in den Feiertags-, Herbst- und Wintermonaten zum Preis von nur 79,95. Rufen Sie uns an 516-771-3181. Nochmal 516-771-3181 oder bestellen Sie gleich online bei www.amerikawoche.com. Amerika-Woche ist ein Wort und wird mit K geschrieben. Amerika-Woche. Amerika-Woche ist die deutsche Zeitung für Amerika. Amerika-Woche, order your copy now. It's spelled www.amerikawoche.com or call them at 516-771-3181. Your German newspaper for America. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und heute geht es um die Oper Madama Butterfly, die dieses Wochenende von der St. Pete Opera Company in St. Petersburg, Florida aufgeführt wird, und zwar im Palladium Theater im Sommer 2019. Und ich habe für Sie eine Einführung in diese Oper und ein super nettes Gespräch, das ich mit einer wunderschön singenden jungen Dame geführt habe vor einigen Jahren. Und zwar war das Stephanie Lessard. Und auch wenn sie in dieser Oper nicht mitsingt, so war das Gespräch doch sehr, sehr positiv. Sie war nämlich Fausts Gretchen in Gounods Faust. Und wie gesagt, das vor ein paar Jahren. Und so möchten wir Ihnen das Interview auf Deutsch mit dieser Franco-Kanadierin bringen. Und vorher eine Einführung in die Oper Madama Butterfly. Wenn Sie sie noch nie gesehen haben, sie ist wunderschön. Die Musik, die Duette, die Kostüme, alles ist wunderbar. Und wie ein Schmetterling, die Butterfly, so heißt ja die Dame, die Protagonistin, schwebt sie in die Tampa-Bucht und wir hoffen, dass sie alle dorthin finden zu dieser wunderbaren Aufführung, die am Freitag, Sonntag und Dienstag jeweils aufgeführt wird. Also am 23. ist die Mitte und da ist immer eine Matinee und vorher, wie gesagt, kommt diese Oper in die Bucht am Freitagabend zur Uraufführung, beziehungsweise dieser Produktion natürlich. Und sie ist natürlich wie immer in der St. Pete Opera im Palladium Theater. Ciao, ciao, son, Madama Butterfly renounces her family and religion to be with Pinkerton, the man she loves. Also sie hinterlässt alles, die Butterfly hinterlässt alles für ihren Geliebten und ihm gebiert sie auch ein Kind, aber er weiß natürlich davon gar nichts. Das ist ja die große Tragödie. Und es ist eine der Lieblingsopern von Maestro Sforzini, der die St. Pete Opera leitet. Und es ist eine der großen Opern, der großen Tragödien in der Oper. Madama Butterfly und Benjamin Pinkerton finden sich. Suzuki ist die Getreue, die Madama Butterfly zur Seite steht. Und Sharpless ist derjenige, der sie auf dem Weg immerhin begleitet und immer hofft und ihr Hoffnung macht, aber sie natürlich auch nicht vor einer Tragödie bewahren kann. Ich erzähle Ihnen ein wenig von der ursprünglichen Oper, nämlich diese Oper von Puccini, ist ja schon über 100 Jahre alt. Sie wurde 1904 aufgeführt, und zwar in Milano, in Mailand, in Italien. Und die Geschichte ist natürlich eine der Tragödien der großen Lieben. Der amerikanische Marineoffizier Pinkerton, stationiert in Nagasaki, so sagt uns Wikipedia, hat über den Vermittler Goro ein Haus zur Nutzung für 999 Jahre erworben, inklusive des Geisha-Mädchens Chow Chow San, genannt Butterfly. Goro führt ihn durch das Haus und stellt ihm die Angestellten vor, darunter die Zofe Suzuki. Pinkerton macht sich über deren Namen lustig und gibt ihnen stattdessen Nummern. Jetzt erscheint der Konsul Sharpless und so weiter und so weiter. Und diese Oper können Sie also nachlesen. Wir haben Ihnen den Text eingegeben in unseren Blog. Und natürlich, Pinkerton verliebt sich. Die schöne junge Japanerin liebt ihn sehr und hofft, dass er zu ihr zurückkehren wird. Er kommt zurück, aber er kommt leider mit einer Ehefrau, die er in Amerika gefunden hat, und wird leider nicht zu der Madame Butterfly stehen. Man will sich des Kindes annehmen, aber das ist natürlich kein Trost für Madame Butterfly. Sie wird sich natürlich aus dem Leben verabschieden. So ist das, wenn nach einer großen Liebe dann keine Erfüllung kommt. Dann ist oft in der Oper zumindest der Tod das Ende, aber dazwischen gibt es herrlichste Opern, Arien und auch Duette, die sehr, sehr bekannt sind. Und wie gesagt, Madama Butterfly ist eine von diesen Opern, die man auf jeden Fall mindestens einmal gesehen haben muss. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Diese Aufführungen sind an der St. Pete Opern Gesellschaft und ich habe jetzt für Sie ein Interview mit der jungen Stephanie Lessard zu einem Thema, das natürlich die St. Pete Opera betrifft, nämlich eine Aufführung von Gounods Faust, die vor einigen Jahren stattfand. Und wir wünschen Ihnen viel, viel Freude bei den Aufführungen an diesem Wochenende im Juni 2019, vom 21. bis zum 30. Juni 2019. Am Mikrofon Susanne Nielsen, die Sie jetzt herzlich einlädt zu der Geschichte, die uns Stephanie Lessard, die natürlich mit Fausts Gretchen zu tun hat, auch eine Art Tragödie, denn Faust verschreibt ja seine Seele jemandem ganz, ganz Böses, und Gretchen geht leider auch wie Madame Butterfly dabei leer aus und bleibt auf der Strecke. Ich wünsche Ihnen viel Freude bei unserem Interview. Und natürlich auch hörten wir die vielen tollen Herrenstimmen um uns rum, die Sie dann natürlich auf der Bühne begleiten werden, die Stephanie. Und wir freuen uns jetzt auf das Interview. Ihre Rolle ist die der Marguerite, wie gesagt, einer Frau, deren Schönheit und Jugend Dr. Faustus dazu bewegen, Mephistopheles seine Seele, seine schöne Seele zu verkaufen. Hören Sie unser Interview, und ich bedanke mich schon im Vorfeld. Vielen herzlichen Dank für Stephanie, die uns diese Zeit gewidmet hat. Dankeschön und viel Erfolg auf der Bühne. Wir hoffen, Sie sind alle mit dabei, wenn am 20. Oktober, am 22. und 24. diese Oper in St. Pete Opera in St. Petersburg, Florida, gegeben wird. So, wir sitzen im Kulturspiegel mit Stephanie Lessard und das ist ein sehr französischer Name, aber Sie sind keine Französin, sondern? Nein, ich bin französisch-kanadienne, Kanadierin. Ja? Ja. Und, ja. Und recht jung, also eine schöne junge Frau. Nicht wirklich jung, aber ja, danke. Und wir sitzen in der St. Pete Opera. Ja. Im großen Haus, was Sie haben jetzt, mit lauter verschiedenen Räumen, in denen geprobt wird. Wofür wird geprobt und was werden Sie singen? Ich bin hier für singen ein Oper aus von Charles Gounod, ist Faust, und das ist eine Oper in 5 Akten und Broschüre von Jules Barbier und Michel Carré. Und es ist das berühmteste Werk von Gounod. Wunderbar. Und ja. Das ist natürlich ein Werk, das wir als Deutsche gut kennen. Ja, Goethe. Ja, Goethe. Und Urfaust noch viel älter. Ja. Das geht bis aufs Mittelalter, diese Geschichte. Ja. Die Geschichte, dass man für Jugend und Wissen ja. viel vergibt und zwar seine Seele verkauft. Ja. Und das Schöne ist, wir sind hier mitten Mann, das heißt, hier wird viel geprobt. Die Oper ist in ein paar Wochen, fängt sie an. Und die Premiere ist in ein paar Wochen. Ja. Sie haben gesagt, Sie lieben die deutsche Sprache. Oh ja. Wie, Stephanie, haben Sie Deutsch gelernt? Ach so, wenn ich war 20 Jahre alt, ich hatte ein Programm mit meiner Schule. Im Moment, ich habe in einer Family für einen Monat für Lernen Deutsch. Also ein Austausch? Ja. Kein Austausch. Ja. Und, aber ich wollte so viel diese Sprache lernen, weil ich war in Liebe mit alles die Schubert-Lieder. Und ich weiß nicht, diese Sprache, ich fühle, ich liebe Singen in Deutsch, ich liebe Sprechen in Deutsch und die Kultur. Sie sind so glücklich. Sie haben alles die Grand Komponist in der Welt. Beethoven, Mozart ist Österreich, aber Schubert, ja, natürlich. Und ja. Musik groß geworden? Hat man zu Hause bei Ihnen Musik gespielt? Ihre Mutter und Vater singen die? Nein, ein bisschen. Mein Vater spielt ein bisschen Flöte und Trompette. Ja, sehr und, schön. Ja. Aber privat? Ja, sehr, für Freunde. Ja, und wann haben Sie zum ersten Mal Schubert gehört? Wo hört man den? Okay, ich habe erste Mal, also das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ich denke, ich war in Schule und meine Lehrerin wollte mich ich lernen. Eine deutsche, Musiklehrerin. Ja, das war die junge Nonne. Ist die junge Nonne, das ist nicht Gretchen am Spinnrad, ist nicht Marguerite, aber die junge Nonne ist ein bisschen dieselbe, weil die Piano ist ein bisschen wie ein Spinning Wheel, Spinnrad. Ein sich drehendes Rad. Die Goethe und alles, Goethe ist ein Schriftsteller. Und alles die andere Schriftsteller. Entschuldigung. Und diese Texte, ich gefühle, das war sehr romantisch und sehr interessant zu singen. Ja. Und alles, okay, ich habe eine kleine Witz für Sie, weil nur der Name Apfelstrudel. Entschuldigung, aber ja. Das ist so schön. Ich weiß, wir können singen Apfelstrudel, aber es ist ein Wort, ist für mich, die Kanadierin, ist nur schön. Und diese, wie wir, die, in die Mund Mut, bewegt, das ist Also, das ist sehr schön. Ich hoffe, Sie mögen ihn, auch wenn Sie ihn dann essen. Ja, Apfelstrudel ist gut zu essen. Du. Waren Sie denn schon in Deutschland oder noch nicht? Ja, ich habe, waren die erste Mal, ich war in 2000. Aha. Und viele Jahre später, ich war da für Vorsinnentermin, für Agent. Und ich habe gewohnt zu Frau Weber-Hafs in Berlin. Aha. Und sie könnte nur in Deutsch sprechen. Also ich habe viele, viele gearbeitet, mein Deutsch, mit ihr. Aha. Und aber das war sehr schwierig. Das ist nicht... Es ist ein klares, das Deutsch in Berlin ist sehr klar. Ja. Das ist eigentlich sehr schön. Also zum Verstehen für Sie war wahrscheinlich besser, als nach Bayern zu fahren. Ja. Und wo ein bisschen das Härtere oder die R's ein bisschen runder sind. Ja. Die sind in Berlin sehr, klar. Ja, ist richtig. Kein Gesangs-R, aber es ist ein In Österreich, das war so kompliziert für mich zu verstanden. Ja. Das war schön, aber das war wie eine andere Sprache, das ist nicht meine Sprache. Also das ist Ja, und Dialekte, ich bin sicher, es ist für die Franzosen auch in Frankreich anders als in Französisch-Kanada. Ja. Das ist auch eine andere Sprache. Ja, das ist nicht dieselbe Akzent. Akzent? Nicht derselbe Akzent, aber es ist auch nicht dieselbe Wortwahl. Sie haben ganz andere Wörter. Das ist so wie ein Deutscher, der in die Schweiz kommt. Mhm. Und in der Schweiz sagt man nicht Ampel für ein rotes oder grünes Licht, sondern sagt Lichtsignalanlage. Aha. Das heißt, das ist ein langes Wort, aber es bedeutet das Gleiche. Wow, okay. Und so verändern sich Sprache, verändert sich Sprache. Manches bleibt alt, manches wird kürzer und neuer. Ja. Und das haben Sie jetzt auch in Deutschland erlebt, ja? Ja. Und dann sind Sie aber nicht engagiert gewesen in Deutschland, oder doch? Nein, da ist ein bisschen, ich habe keine Kontrakte in Realität, aber ich will noch einmal gehen. Ja. Ich hatte Agent da und das ist eine lange Geschichte zu sagen. Ein Prozess, wo man weiter und weiter machen muss, man sich immer wieder vorstellen muss. Haben Sie noch in anderen Ländern gesungen? Waren Sie in Italien oder nicht? Nein, ich war in Italien nur für Lernen die Sprache. Mhm. Und das ist mehr einfach vielleicht für mich, weil Französisch und Italien ist näher. Aber ist mein erstes Mal. Ich singe in ein anderes Land. Aha. Hier in St. Petersburg, in Stati Uniti. Ja, also auch USA ist ein anderes Land. Wir dürfen nicht vergessen, dass Sie aus Kanada kommen. Das sind zwei Länder. Das ist interessant. Und wie ist denn das mit die Rolle? Die Rolle Gretchen, also das ist die Margaret. Aber sie ist ja eine Frau, die sehr ausgenutzt wird, nicht? Ja. Sie ist schön. Und sie ist schön. Jung. Ein älterer Herr möchte sie gerne lieben. Faust. Das ist die Geschichte im Groß. Wir beginnen mit einem Arzt. Faust. Er ist allein in seinem Arbeitszimmer. Er ist alt und schade, weil er ist allein. Er hat keine Frau, keine Kinder und er ist sehr klug, aber er sagt, er würde gerne sterben. Und das ist schade, aber das ist so interessant, weil er sagt, dass Gott ihn vergessen hat und in diesem Moment, es gibt andere Dinge, aber er bittet daher Satan und Satan erscheint. Der Teufel sagt, ich kann alles, du willst. Machen. Was du willst. Aber es hat seinen Preis. Ist ein Preis. Und Faust fragt, ich will nicht Gold, ich will nicht Ruhm, ich will einen Schatz, der sie alle enthält. Aha. Also ich will die Jugend. Die Jugend. Jugend, ja. Wer hat nicht diesen Traum? Wer hat nicht diese Traum? In der Jugend hat man immer den Traum, dass ja, da ja. dieser Schatz wartet. Ja. Die eternelle Jugend. Ja. Aber mit was wir wissen, ja. yes. Sie verstanden, ja, was ich will sagen? Und, also die ewige Jugend ist der größte Schatz. Ja. Wenn man sie verliert, ja. weiß man das auf Gesund. Jeden Fall. Ja. ja. Je älter man wird, desto ja. mehr fehlt einem ja. etwas. Und man hat diese ganzen Möglichkeiten noch, wenn man jung ist. Ja. ja. Und die möchte er gerne wiederhaben. Ja. Ja. Ja. ja, ja, richtig. Aber ich glaube, er möchte auch das Wissen, das er noch hat. Er möchte das behalten, oder nicht? Er will... Er will Liebe. Ja. Er will er, und er, aber er will nicht dumm sein. Er ist klug. Er ist ein ja, kluger Mann. Ja, ist ein klug Mann. Er möchte und das eigentlich nicht verlieren. Ja, ja, ja, ja, ja. Und die Problem ist, wenn du machst ein Pakt mit der Teufel, ist ein bisschen, ist du hast zu denken, was ja. du machst, weil du machst, weil es ist, das ist der nicht. Preis ist hoch. Ja, ja, ja. Und er wollte nicht unterschreiben. Ja, unterschreiben. Und am Ende, der Teufel schaue ihm die Bild, der das Bild ihm, ja. auf Marguerite. Ah, ja, die schöne junge Frau. Ja, die und haben kann, hat er sofort unterschrieben. Ja, ja, ja. Die schöne Stefanie da stehen wird auf der Bühne. ja, ja, ein Bild vielleicht. Ja. Ich weiß nicht noch, was. Ja, ja. ja. Wenn Sie ihm ein Spiegel zeigen. Ja, ja, ja, ja, ja, dann, ja, wenn ja. Sie schlau sind, dann ja. zeigen Sie sie. Sie. Dann braucht es kein Bild. Nein, ja, ich denke, das ist ein Bild. Ja, ja, na, in, ja. Im, wir wissen es noch nicht. Wir ja, sind nicht ich kann nicht sagen. Das wird die Bühnenregie ich kann nicht sagen. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. ja. So, und Marguerite. Ja. Sie bekommt natürlich, Faust bekommt sie. Ja. Faust bekommt sie. Ja. ja, und sie aber sie ist, Marguerite wird noch von jemand anders verehrt. Nicht nur von ihrem Bruder, sondern auch von ja. einem jungen Mann, der ja, liebt sie auch. Ja, ja, ja, ja. Und ja, ja, sein Bruder Valentin. Ja. Und sie erst, seine Mutter war tot, seine Schwester, seine kleine Schwester war tot. Mhm. Und alles, sie hat jetzt, ist sein Bruder. Mhm. Und diese Faust Jung mhm. kommt mhm. und sie verliebt sich im Leben. Ja, nicht die erste Mal, aber ja, das im Oper, das ist immer schnell, alles diese Geschichte, Liebe, Geschichte. Gibt es einen Faust in Ihrem Leben, Stefanie? Gibt es einen jungen Mann in Ihrem Leben? In meinem Leben? Ja. In meinem Privatleben? Ja, ja. Nein, schade. Ich bin noch offen für dieses ja. Erlebnis. Das ist doch interessant. Ja, Sie sind lustig. Ja, wenn man dieses Gefühl kennt und ja. wenn man es nicht kennt, dann muss man es anders ein bisschen angehen. Nicht? Ja, ja, ja. Sie müssen ein bisschen überlegen. Ja, ja, ja, ja, ja, natürlich. Ja, ja. Ja. Ich haben bin... Sie Brüder? Nein, ich bin allein. Ich bin ohne, allein, ohne Mann. Ohne Faust, ohne Faust. Das ist dramatisch. Ja, man kann Nein. viel ausprobieren. Ja, ja. Auf der Bühne kann man viel ausprobieren. Sehr lustig. Also, und Marguerite wird ja. beschützt von ihrem Bruder? Ja, ja, und sie ist sehr näher. Ja. Sehr, und... ja, was war die Frage? Entschuldigung. Die Idee ist, dass Valentin ja. Ein bisschen Faust sich protektiv. Anschaut. Ja, ja. ja. Er und er beschützt sie. Ja, und er trifft ja. Faust und der Teufel. Ja. Und also sie, Mephistopheles. Ja, Mephistopheles. Ja. Und er will, weil der Teufel sagt Marguerite und er sagt der Name Marguerite. Oh. Marguerite, was du willst zu meiner Schwester? Natürlich, ja, ist, ja, ja. Er muss sie beschützen, er muss aufpassen. Wer ist dieser Mann? Ja, ja, ja, ja, ja, klar. Und ja, und, ja, und nach das sehr schnell, aber sie verliebt mit Faust. Sie verliebt sich in Faust. Ja, und später sie okay Faust zur großen Liebe und ja, kommt auch zu einem Kind. Ein Kind, sie okay. ist schwanger Und sein Bruder komme zurück aus dem Krieg. Ja, er ist ein Krieg. Krieg, ja. Krieg, ja. Und Moment, ich habe. Ich suche meine. Viele Notizen. Ja. Also er kommt zurück, aber dieses Kind existiert. Aber Gretchen ist nicht mehr glücklich, nicht? Nein, aber dieses Kind ist nicht noch. Noch nicht geboren. Ja. Mhm. Sie ist nicht glücklich, weil Faust ist nicht da seit vielen Monaten. Ja, also wo er ist, mit der Teufel in seiner Royaume, in seinem anderen, ja, in andere, Reich, ja, total, ja, natürlich. Und sie ist schade, weil er komme zurück nicht für sie. Ich möchte gerne, dass er halt eine Verantwortung übernimmt für sie und ihr Kind. Ja. Und das tut er nicht. Ja. Und das Kind überlebt es leider nicht. Das Kind stirbt. Ja. Ja, wir sagen jetzt nicht die ganze Geschichte, aber Mädchen ist verloren. Ne? Ja, total. Und auch psychisch ist sie zu Ende. Und das war die Ziel von der Teufel. Ja, ja. Und sie gar nicht, weil sie wichtig war. Sie war nur der Grund, damit Faust das unterschreibt. Ja, ne? Ja. Sie war der Lockvogel, sagen wir. Ja, okay, Ein Lockvogel, ja. Und am Ende, sie ist total nicht da. Sollte sie die Ophelia. Ja, wir sehen immer wieder die Frauen, die es nicht schaffen. Ja. Sind sehr zerstört. Ja. Ja. Und wie spielt man das? Wenn man diese Erfahrung auch nicht gemacht hat? Ist Trauer, weil ich kann nicht, aber es gibt einen Moment mit seinem Baby auf den Bühnen. Also und das ist sehr traumatisch. Ja. Aber ich denke, das ist, weil oft der zweite Arie ist nicht gesungen. Ja. Und hier, sie wollen, ich singe, Und die geht um das Kind. Ja. Und die wird oft nicht. Ich habe gesungen der Rolle aus Rosalinde in Die Fledermaus. Ich habe gesungen der Gräfin in Le Nozze di Figaro von Mozart. Ich habe gesungen Michaela in Carmen, in Französisch. Ja. Und was ich habe gesungen? Ich habe gesungen, ich denke, das ist alles also im Moment. Lieben Sie die deutschen Sachen? Und Schubert-Lieder, haben Sie die endlich mal gesungen? Ja. Weil Sie so lieben? Oh, ich habe El König, Die junge Nonne, Gretchen am Spinnerad, Ständchen natürlich. Es gibt viele. Naja, das ist eine interessante Sache, weil es natürlich auch mit deutschen Dichtern zusammenhängt. Der Erlkönig ist ein Gedicht, was alle Kinder in Deutschland kennen. Mindestens ist es jetzt auch so ein Herbst. Es ist im Herbst, wir sind zwar in Florida und die Sonne scheint ein bisschen zu sehr, aber wenn man an den Erlkönig denkt, denkt man an Weiden und an Nebel, die sich drehen und dann denkt man an Europa und vielleicht auch Kanada. Ja. Also das passt schon in die Atmosphäre von Faust. Ja. Und Erlkönig ist sehr interessant, weil es gibt drei Charakter, und sie können spielen mit die Stimme, nicht wechseln die Stimme, aber die Color, die Farbe, und das ist interessant. Mit Lieder sie sind so glücklich, sie haben eine Kultur so reich. Sagen mir das, dass ich das die deutsche Kultur habe. Ja, wir sind beglückt mit dieser Kultur. Oh, beglück, okay. Ja, dass sie uns etwas gibt, diese Kultur. Ja. Es ist eine wunderschöne Tradition in Oper, in Gedichten, in Philosophie. Ja. Das stimmt über von Deutschland spricht. Leider wird sie nicht so oft mehr erzählt. beziehungsweise in der Schule wird im Schnelldurchgang vieles gemacht, ganz, ja, ganz schnell. Ja, ja, ja. Wenn man sich die Bücher anschaut. Oper ist etwas Normales in Deutschland. In jeder Stadt gibt es ein Opernhaus. Ja, ist wahr. Und es wird sehr viel Oper auch Kindern ja, gezeigt. Ja. Das ist sehr schön. Und hier diese die Kultur hier in Florida wächst auch mit Kindern und also ja, dass das ist super. Den Menschen das mehr gibt. Das und ist wunderbar. In Kanada auch. In Kanada gibt es ja, aus, das ist sagen, Sie kommen Sie aus Montreal? Ja, aber ja, es gibt für Kinder eine Möglichkeit zu lernen, zu sehen Oper, aber das ist nicht noch einfach für das ist nicht in wirklich in unserer Kultur. Und wir haben viel Arbeit zu machen für. Und wie haben ja. Sie das geschafft, dass Sie in die Opernkultur gekommen sind durch die Schule? Ja, aber ist nicht alle die Produktion, sie entleide Junge zu kommen am Oper. Ja, aber Sie sind zur Oper gekommen? Sind Sie als Kind schon in der Oper gewesen? Ja. Mit Ihren Eltern? Oder? Nein, meine Eltern sind nicht interessiert im Lesen. Ja, im ersten. Wer hat Sie mitgenommen? Ich weiß nicht, ich hatte diese Stimme und ich habe gesagt zu meinem Vater, ja, ich liebe singen, Oper, ich habe gesungen, ich habe gehört eine Mozart, weil Mozart ist mein Lieblingsmusiker. Ja, Apropos, ja, oder? Ja. Und haben Sie auch schon Mozart gesungen, was sehr schön ist? Ja. Haben Sie gesagt? Ja. Und er hat mir gesagt, ach so, Stephanie, gut. Wir müssen in die Oper gehen. Aha. Und ja, die erste Oper, die ich habe gesehen, war La Bohème. Aha, schön. Und, aber traurig. Ja, aber das ist ein, wie mit Carmen ist die zwei. Das ist ja eine Oper. Ja, absolut, ja. Und, ich meine, ich kenne, ja, ich weiß gar nicht, welches meine erste Oper war. Große Dramen. Ja. Und was möchten Sie noch? Was ist Ihr Traum? Also, mein Traum ist, ich möchte noch der Gräfin singen, die Zauber für die erste Dame oder Pamina gesungen, singen. Und der Freischütz, meine erste Arie in Deutsch war Entchen. Der Freischütz, ich finde diese Oper. Es hat kaum gegeben, so etwas hier, nicht? Das findet man nicht in Nordamerika. Nein, aber. Das sieht doch nach Deutschland. Ja, und ich finde diese Oper ist so schön und sehr schwierig. Ja. Sehr schwer. Diese Arien sind sehr schwer, aber schön. Ja. Entchen, und ich habe im ersten Mal gesungen Entchen und später Agathe. Leise. Ja, schön. Und so ist sehr schön. Ja. Ich möchte mehr in Deutsch singen. Und das ist nicht, weil Sie sind da mit mir, aber ist. Also ja. Es hilft, dass ja. Ich darüber unterhalten kann. Aber ich wünsche Ihnen, dass Sie das auch durchmachen. Sie haben die Jugend, Sie haben noch alle Möglichkeiten, der Schatz ist noch da. Ja, tot. Und er braucht jetzt nicht rückwirkend bedauert zu werden, sondern er kommt noch. Ja. Das ist das Schöne an der Karriere, die noch wächst. Ja. Dann wünschen wir unseren Hörern, dass sie Sie auf der Bühne hören. Und wir wünschen Ihnen noch ein weiteres Vorsingen in Deutschland. Österreich, egal wo Deutschland ist. Ja. Machen Sie das? Ja. Und sagen Sie uns, wo Sie sind, damit wir Sie finden können. Ja, wir wissen nicht, wo das Leben ist. Man findet es immer wieder. Ja. Vielen herzlichen Dank, Stephanie. Danke zu ihr. Und vielen Dank für dieses Gespräch. Danke und hallo zu allen deutschen Leute in St. Petersburg. Ja, das freue mich. Weltweit, denn das ist ja ein Blog, der weltweit ist. Ja, kommen zu der Oper. Ja, yes. Zu der Oper, auch vielleicht mal nach Kanada. Ja, natürlich. Ja, und haben Sie eine Webseite? Ich habe, das ist www.stephanielessard.com. Und das ist Lessard mit D. Mit Ende. D, ja, Französisch. Genau. Und dann schauen wir mal, wo Sie sind. Okay. Vielen Dank am Mikrofon war Susanne Nielsen, die sich jetzt von Ihnen verabschiedet und sagt Tschüss. Ciao, auf Wiederhören, bye bye und seien Sie nett zueinander, wie meine nette Kollegin Stevie Anderson immer sagte. Tschüss. Ich hatte mich zwar schon verabschiedet, aber das war jetzt vor ein paar Jahren. Und jetzt möchte ich Ihnen Tschüss, Ciao und auf Wiederhören sagen, aber vorher noch sagen, dass Sie natürlich Karten unter stpeteopera.org bekommen können für diese wunderbare Oper. Wenn Sie sie heute Morgen hören, dann können Sie sie natürlich in der Matinee noch erleben oder Sie kommen am Dienstagabend noch. Vom 21. bis 30. Juni 2019 spielt sie im Palladium Theater in St. Petersburg, Florida. Und allen denen, die sie noch nicht erlebt haben, wünsche ich viel, viel Freude bei dieser schönen Aufführung im Palladium Theater in St. Petersburg an Floridas Westküste. Und schauen Sie mal vorbei und schreiben Sie uns, wie es Ihnen gefallen hat. Die Matinee heute am Sonntag ist um 2 Uhr nachmittags und sonst sind die Aufführungen 7.30 Uhr abends am 21. und am 25. Juni. Tschüss noch einmal. Wünsche ich Ihnen. Am Mikrofon war Susanne Nielsen. Unser Gespräch war mit Stephanie Lessard, die, wie gesagt, auch so eine tragische Frauenrolle, nämlich die des Gretchens in Faust, gespielt hat und gesungen hat mit herrlichen Stimmen, die Sie auch jetzt wieder in der Madama Butterfly Oper hören können. Nicht Stephanie Lessard, sondern die Stimmen der jeweiligen Aufführenden dieses Jahr. Tschüss! Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Filmbesprechungen von Susanne Nielsen. Auszüge aus den neuesten Filmen. Tolkien, ein wunderbares Drama um den Autor geliebter Hobbit und Lord of the Rings Sagas. Wir begleiten Tolkien durch eine Kindheit voller Fantasie, Erinnerungen an die Abende mit der Mutter, die mit lebendigen Erzählungen der nordischen Sagen trotz aller Entbehrungen den Grundstock für ein Leben als Schriftsteller für ihn gelegt hat. Die Geschichte führt uns über Oxford mit der ungewöhnlichen Freundschaft vierer junger Männer, wo der brillante Student sich um alte Sprachen verdient machte, bis hin zu den Schrecken eines Krieges, die die Freundschaft auf tiefste Proben stellt und letztlich auch durch Verluste ebenso in seine Fantasiewelt einwirkt. Ein Einblick des finnischen Regisseurs, der in seinen Filmen einfühlsam dieses Leben aufrollt, mit Nicholas Holt. The Intruder. Scott und Annie Russell finden ein romantisches Traumhaus, das jedoch von dem Besitzer mit viel Vorleben und Geheimnissen belastet wird. Dennis Quaid in einer Starrolle als Witwer Charlie, der sich seltsam verhält und von seinem Anwesen nicht loslässt. Das Paradies wird für die jungen Leute zum Albtraum. Longshot. Fred Flarsky, von Seth Rogen, hervorragend gespielt, ist ein freigeistiger Journalist, der sich gerne in die Nesseln setzt. Charlotte Field, von Charlize Theron gespielt, Staatssekretärin und angehende Präsidentschaftskandidatin, entdeckt ihn als ehemaligen Nachbarjungen und engagiert ihn für ihre Wahlkampagne. Sein Hang zum Ungewöhnlichen bringt allerlei Komplikationen in ihrer beider Leben. Eine gelungene Komödie um Freundschaft, Liebe, Wahrheit und Politik. The Sun also is a star. Was, wenn Liebe Schicksal ist, so scheint es den jungen Poeten koreanischer Abstammung, der sich in eine junge, hübsche Frau verliebt, der er das Leben rettet und die er davon überzeugen möchte, dass sie füreinander bestimmt sind. Der X-Faktor, den sie bestimmt haben, so denkt er, zieht sich durch das New York multikultureller Beziehungen. Nach einem Roman mit interessanten Ausflügen in die Welt der New Yorker Koreaner, wir hätten uns auch gewünscht, ein bisschen mehr über Jamaikaner zu erfahren. Pokémon Detective Pikachu. ein Riesenspaß mit den Pokémon-Figuren, die hier mit all ihren für Fans bekannten Attributen durch einen als Detektivgeschichte aufgebauten Film mit ihren menschlichen Gegenparten agieren. Der kleine gelbe Detektiv Pikachu steht dem jungen Helden zur Seite und wie jeder in diesem neuen Universum hat er die Rolle des besten Freundes und auch gelegentlichen Trösters, was garantiert zu vielen neuen Abenteuern führt. Avengers. Wiedersehen mit vielen bereits verloren geglaubten Figuren und ein atemberaubender 3-Stunden-Film, der damit beginnt, dass man Tony Stark aus dem Weltall zurückbringen muss und seine Freunde Thor, Black Widow, Captain America und Bruce Banner die Welt gegen den Widersacher Thanos verteidigen müssen. Es geht wieder einmal um Retten und das können diese Helden alle wunderbar. 3 Stunden und 2 Minuten Kinovergnügen. The Chaperone, nach dem gleichnamigen Roman und Theaterstück mit Elizabeth McGovern, im Stile von Downton Abbey in New York spielende Geschichte einer aus Kansas einreisenden Frau, die als Waisenkind mit 16 von dem Rechtsanwalt, der sie vertreten sollte, geheiratet und im Kleinstadtmilieu lebend, macht als Begleitung für eine junge Tanzanwärterin eine Reise nach New York und dort viele Entdeckungen sowohl ihrer Gegenwart als auch ihrer Vergangenheit. Us. Nach Get Out im letzten Jahr hat der gleiche Regisseur wieder einen neuen Horrorfilm gedreht. Diesmal beginnt er mit einer Rückblende in die Kindheit der Protagonistin, überzeugend von Lupita Nyong'o in der Erwachsenenrolle und auch wunderbar von der Kleinen gespielt. Sie besucht einen Vergnügungspark und entfernt sich von ihren Eltern. In dieser Zeit widerfährt ihr etwas, das ihr ganzes Leben bestimmen wird und letztlich für die Ereignisse, die dieser farbigen amerikanischen Familie begegnen und die Handlung des Films ergibt, verantwortlich ist. Die Frage, ob dieser Film mit seiner Doppelgängergeschichte so gut ist wie sein Vorgänger, bleibt dahingestellt. Auf jeden Fall wird die Story von Minute zu Minute ungemütlicher und der Knalleffekt kommt natürlich ganz zum Schluss. The Aftermath. Nach dem Krieg werden Häuser der deutschen Kriegsverlierer an alliierte Offiziere abgegeben, so auch an einen britischen Offizier, der seine Frau mitbringt. Keira Knightley spielt diese Frau, die sich natürlich in den deutschen Architekten, Alexander Skarsgård spielt ihn mit recht gutem Deutsch, und seiner Tochter einigt, sie im oberen Geschoss wohnen zu lassen, arrangieren muss, was zu einer Romanze und Komplikationen führt. Best of Enemies, Geschichte um die Schulintegration in den 70er Jahren in North Carolina. Eine Kleinstadt verliert ihre farbige Schule, die ausbrennt. Fortan gibt es einen Streit um die Möglichkeit, diese Schüler in die weiße Schule aufnehmen zu müssen. Eine sogenannte Charette-Diskussion wird zu einem für alle guten Ausgang führen, allerdings führt es auch zu einer interessanten Paarung des schwarzen Aktivistin und des städtischen Clanführers. Einigung? Mal sehen. The Missing Link. Ein einsamer Yeti wird im Nordosten gesichtet und gefunden und dieser Missing Link in der Geschichte möchte seine Verwandten im Himalaya finden, was zu vielen Abenteuern führt. Stopgap Animation vom Schönsten, ein sehr kindgerechter und auch für Erwachsene amüsanter Film. Rubin Brandt, The Collector. Dieser ungarische Zeichentrickfilm mit seiner Fokussierung auf Kunstgeschichte, Museen, besonders in Paris, stützt sich in der Handlung und auch der zeichnerischen Darstellung der Figuren auf Kubismus, Surrealismus und eine ebenso gespaltene und surrealistische Geschichte und Prämisse, wie er auch auf bekannte Muster von Gut und Böse zurückgreift. Somit die neuesten Filme für Sie, gelesen von Susanne Nielsen und natürlich auch von mir besprochen. Deutsche Filme für Sie gesehen und ausgesucht und hier eine kleine Zusammenstellung. In the Fade aus dem Nichts, Regie Fatih Akim, ist Golden Globe Gewinner 2018